We'll do it live. Bildung ist keine Ware. Do it live. I can, I'll write it and we'll do it live. Das Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden, ja. Und was passiert objektiv, ist an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Hier gibt es keine Kopien, hier gibt es nur eigenen Scheiß. Und hier gibt es keine Show, hier gibt es nur was Echtes. Im Mainstream läuft eine Scheiße, das ist mir schon manchmal Schlechtes. Also check this. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja. It's time to get red. Education. Ihr habt's gehört. Ihr seid hier bei Reducation auf Radio Unerhört 90.1. Ja, wir haben eben noch die letzten Sounds von Radio Marimba gehört. Sehr schön, dass der Sendeplatz von Feministisch Biertrinken so großartig beerbt wurde. Und ja, mit mir im Studio, ich bin der Steffen, sind heute... Hallo, ich bin Linda. Und ich bin Nora. Genau, wir werden uns heute mit einem ganzen Potpourri neuer Themen beschäftigen. Ein Thema, was sich geradezu aufdrängt, ist die WM und der damit einhergehende Nationalismus, der einem hier ins Gesicht schlägt, wenn man die eigenen vier Wände verlässt. Dazu werden wir einiges machen. Außerdem steht der Bildungsstreik heute auf unserer Agenda. Und wenn wir noch die Zeit haben, dann schaffen wir es auch, einen Blick nach Brasilien direkt zu werfen, wo soziale Proteste ja tagtäglich stattfinden. Da gibt es ein ganz interessantes Interview, was wir raussuchen konnten. Vor alledem und unseren bewährten News um Bildungsproteste weltweit, die es natürlich wie immer auch auf die Ohren gibt, jedoch nochmal ein Song, der leider 2012, wie wir gerade erfahren haben, zum WM-Song mutiert ist, was aber viel zu schade ist für dieses wunderbare Lied eines definitiv antinational und antikapitalistisch eingestellten Sängers. Wir hören Peter Licht mit »Wir werden siegen«. Deutschland ist ein Athlet von den Schlagzeilen. Ja, wir werden heute noch so manches antinationales Liedgut hier hören, hoffe ich, wenn uns da genug einfallen. Weiter machen wir ja mit genau dem, was uns so tagtäglich hier entgegenschlägt. Die Linda, die neben mir sitzt, hat sowas wie, na, erzähl selber, eine kleine Straßenumfrage gemacht. Ja, ich war gestern ein bisschen unterwegs und habe ein paar Menschen zur WM befragt, einfach was ihre Meinungen dazu sind, was sie gerade mitbekommen. Und ja, hier war ich bei dem nächsten, war ich im Hörsaalgebäude noch abends und habe da ein paar Menschen getroffen, die sich folgendermaßen geäußert haben. FIFA denkt, was fällt euch spontan dazu ein? Spontan, was fällt dir ein, wenn du an die FIFA denkst? Nehme meinen Akzent, fällt mir nicht ein. Südamerika, heiß, feiernde Leute, Stimmung pur, Demonstrationen, die nicht gezeigt werden. Oder Patriotismus. Ein Land, das gespalten ist. Warum gespalten? Ja, weil einerseits demonstriert wird und einerseits gefeiert wird. Genau. Und leider bekommt man das hier nicht mit. Also man bekommt nur die Spiele mit. Aber was nebenan demonstriert wird, auch massenhaft, das bekommt man halt nicht mit. Wenn ich sage FIFA, Weltmeisterschaft, habt ihr dazu irgendwelche Gedanken? Es ist halt ein Millionengeschäft, also denen geht es halt nur um die Kohle. Also die Leute ist da zweitrangig. Ja. Sieht man ja auch, dass einige Leute dabei ums Leben gekommen sind. Oder dass auch diese ganzen Slum-Geschichten und so. Ja, und anscheinend, man redet darüber, aber alle gucken Fußball, von daher. Ja, wie schlimm das ist, die Armen in der Favelas. Die bauen jetzt so viel, nur für den Fußball. Aber die hören die Preise von den Tickets in Brasilien. Aber danach, jeder fliegt dahin und jeder guckt das im Fernseher. Von daher ist auch ein bisschen zu zweiseitig. Ja. Oder dass die Leute, die dort, die Brasilianer selber, können nicht die Spiele gucken, weil es so teuer ist. Die stehen dann wahrscheinlich draußen und machen nichts damit. Aber in Südafrika war auch dasselbe. Es ist immer so. eigentlich. Ja, ich glaube, was anderes auch noch, dass, also was ich schon gesagt habe mit dem Patriotismus oder Nationalismus, dass es so ein bisschen legitim ist, dann quasi für ein gewisses Land zu sein und gegen ein gewisses Land zu sein, so ein Gruppchen einteilen und dann auch eine Gruppe der Nationalität zu hassen oder dafür zu sein. Wir sind Deutschland. Genau. Ja, genau. Und du bist nicht Deutschland. Vielen Dank. Danke. Ja, das war ein Beitrag von Studierenden aus dem Hochschulgebäude. Spät abends noch. Und jetzt kommt noch ein zweiter. Du müsstest mir nur noch mal helfen. Welchen? Ja, nimm den hier. Nummer 6? Mhm. Das ist eine Studierende. Frage. Was fällt wenn ihr jetzt an die FIFA denkt, was spontan fällt euch spontan dazu ein? Irgendetwas, was du mitteilen möchtest. Was mir dazu einfällt, ein kollektiver Freudentaumel, finde ich immer ein bisschen gruselig. Was fällt dir ein, wenn man was wenigstens dazu führt, dass ich während der Deutschlandspiele in der Mensa und in der Stadt keine Menschen treffe. Man muss dann nur rechtzeitig wieder nach Hause kommen, bevor die Leute am Ende noch ein Autokorso machen, was ich auch ganz gruselig finde. Warum? Ich finde so Massen immer gruselig. Warum? Also was, was ist das Gruselige an Massen? In dem Fall glaube ich, dass also dieses unreflektierte Nationalgetue, das eher so emotional aufgeladen ist, also nicht irgendwie rational begründet ist und das finde ich gruselig. Die Wir-Stimmung. Ja, weil ich nicht weiß, worauf sich dieses Wir bezieht. Also was habe ich denn jetzt mit diesen Fußballspielern gemeinsam? Ich spiele keinen Fußball, ich bin kein Mann. Keine Ahnung, ich verdiene keine Million. Ich habe ja, also warum muss ich, ich identifiziere mich nicht mit diesen Menschen. Also, außer halt einen Passeintrag habe ich ja nichts mit ihnen gemeinsam. Und Fußball an sich? Fußball? Ist doch eigentlich ganz nett. Ja, aber ich finde es gefährlich, also weil ich glaube, dass die Leute da, also, das ja nicht wegen dem Fußball gucken. Weil wo sind denn die ganzen Fans, denn sonst normale Fußballspiele sind, dann sind das ja wesentlich weniger. Und deshalb, glaube ich, hat das, ist das primäre Kriterium dafür, da mitzugehen, nicht der Fußball. Woran liegt es denn, dass jetzt auf einmal so viele dabei sind? Ja? So viele sagen wir, ne? Wir sind Deutschland. Auf einmal fühlen sich alle unter Druck gesetzt, sich schwarz-rot-gold anzumalen, sich zu kleiden. Ja? Ich glaube, es ist viel gruseliger. Es fühlt sich keiner unter Druck gesetzt. Die Leute machen es freiwillig, weil sie es gut finden. Warum finden sie es gut? Das weiß ich doch nicht. Da musst du die Leute fragen. Dabei zu sein? Ja, vielleicht, aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Du musst die Leute selber fragen. Ich kann es dir nicht sagen. Weil, wenn ich es gut finden würde, könnte ich es dir sagen. Tue ich aber nicht. Aber du persönlich, wie fühlst du dich, wenn du auf die Straße gehst und jetzt gerade bei dem Deutschland-Spiel draußen warst? Wie ist das? Du meinst denn dann diese Menschenmassen draußen ja. sind? Ich finde es einfach nervig und anstrengend und... ich weiß nicht, wenn es was Cooles wäre, was man feiert, aber es ist es für mich nicht. Also, und ich glaube auch, dass da sehr viel nicht vorhandene Reflexion mitspielt und ich weiß nicht. Ich kann's auch ehrlich gesagt gerade, also so spontan, ich müsste mich da länger mit auseinandersetzen, um es genau treffend zu beschreiben. Also das könnte ich jetzt nicht so spontan, das müsste man mal ausformulieren. Okay, vielen Dank. Darf ich es mir anhören? Anhören darf sie sich das ganz sicher. Ich hoffe, du bist jetzt am Radio. Viele Grüße. Hallo Johanna, du hast gesagt, du hörst zu. Genau, das waren zwei kleine Eindrücke, die ich euch geben würde. Wir wollten jetzt noch einen Track spielen und dann noch einmal zwei kleine Eindrücke euch geben von gestern. Und zwar hören wir jetzt Johnny Mauser und Captain Gibbs mit Patrioten. Johnny Mauser und Captain Gibbs mit Patrioten. Wir sind wieder zurück bei Reducation auf Radio Unerhört 90,1. Hallo. Und weiter geht's mit unserer kleinen Straßenumfrage. Jetzt kommt eine weitere Kommilitonin, die ich spontan gefragt habe und die sehr spontan geantwortet hat. Genau. Wir sind mal gespannt. Sehr überrascht. Wenn ich dich frage, was dir zu dem Thema WM spontan einfällt. Fußball. Noch irgendwas. Ich fühle mich jetzt unter Druck gesetzt, weil eine Kamera auf mich gerichtet ist. Oder ein Mikrofon. Nein, ein Mikrofon. Oh Gott, ich schwitzige Hände. So, jetzt einfach spontan. Fußball? Was fällt dir zu FIFA-Weltmeisterschaft ein? Ist das FIFA-Weltmeisterschaft? Ernsthaft? Scheiße. Ja, also wir gewinnen, ne? Und so. Mhm. Und wer ist wir? Die Deutschen. Mhm. Du identifizierst dich mit Deutschland? Deutschland? Sicher. Wir leben hier. Sicher. Nein, ich will jetzt nicht sagen. Ich bin unter Druck gesetzt. Na, einfach so. Was. Nein. Und Brasilien. Was fällt dir zu Brasilien ein? Karneval? Karneval? Nein! Nimm das Mikro weg! Ja, genau. Sie war etwas überrascht. Nun kommen auch noch zwei... Nichtsdestotrotz hast du vielleicht durch diese Überraschung die Würze... Die Würze der Aussage rausgekitzelt, ja. Ne? Wie wir merken. Ja, ganz interessant. Wir werden gewinnen. Und genau, jetzt kommen noch drei andere. Ein kleines Mädchen ist dabei und zwei Freundinnen von mir, die ich dazu gefragt habe und die eine Art Brainstorm gemacht haben, was ihnen dazu einfällt. Genau. Zu viel drüber reden, dann, wenn man zu viel... Oh, hey! Und Seppel, du sagst was? Was fällt dir dazu ein? Ich kann nur spontan reden. Du hattest gerade eben gesagt, das wäre Mafia. Ja, das warum ist denn Mafia? Ja, weil da wird jede Menge Geld reingesteckt und in den Ländern, wo es immer gemacht wird, die Menschen, besonders die Arbeiter, werden ganz schlecht behandelt, in ganz schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten die. Und zum Beispiel letztes Mal, keine Ahnung, also ich habe echt nicht so viel Ahnung vom Fußball, ob das WM war oder EM war. Was da die mit den Straßenhunden gemacht haben. Okay. Die wurden einfach verbrannt, um die Stadt zu säubern, sozusagen. Mhm. Und zum Beispiel Prostitution, das schneidest du weg und das tust du da rein. Und dann, also das geht nur um, das ist nur ein Männerwelt, es geht nur um Männer, alle, ganze Welt und ganze Menschen, ganz alle Lebewesen werden für Männer sozusagen missbraucht. Mhm. Quasi im Sinne der, oder als Deckmantel wird Fußball verwendet. Ja. Ja, und darunter fällt dann, dass Tiere, dass Frauen sich für die Männer opfern. Ja, genau. Also das ist ein Zeitraum, wo die Männer ihr Spaß haben und dafür halt die andere Lebewesen der Erde weitgestellt werden müssen. Mhm. Sarah? Hey, Sarah? Was wolltest du sagen? Also ich finde, das stimmt nicht ganz. Das ist nur also die Männerwelt. Sprich ein bisschen lauter, dann versteht man dich. Also ich habe gesagt, ich finde nicht, dass das nur also für die Männerwelt ist, denn es gibt auch total viele Frauen total, die da hingehen und Fußball mögen, spielen und gucken. Es gibt auch total viele Kinder. Aber, na okay, mehr als 50% sind eigentlich Männer, so oder 50%. Und ich finde es halt blöd, dass wegen der WM viele Leute ermordet wurden. Ermordet? Ja, also die in Brasilien, weil sie damit nicht einverstanden waren, dass er... Also dass auf deren Haus dann, also so auf deren Häuser jetzt ein Stadion gebaut wird und das ja. Und als sie sich dann also gewehrt haben, also das zumindest versucht hatten, wurden die einfach erschossen. Mhm. Bürger der Favelas, die ja. Die da bleiben wollten, die um ihren Wohnraum gekämpft haben, wurden einfach erschossen. Also ja. Fußball. Mir fällt ein, dass Fußball sehr Spaß macht und mit Fahnen rausgehen und dann feiern und dann laut schreien und mit Autos, ja, schön. Mhm. Ist einfach schön. Ja. Also Rest interessiert uns nicht, was da alles sonst ja. passiert. Ja. Sollte. Ja. Sehr verantwortungsvoll. Ja. Und dann geht man zu auch Kneipen und dann trinkt man da. Ja. Und dann geht man zu Puff, fickt man da schön. Oh je. Dann, ja, dann verbrannt man die... Das ist das Leben. Das ist kein Leben. Wieso nicht? Warum ist das das Leben? Guck mal, du trinkst, du guckst Fußball, du hast deinen Spaß, du schreist und dann machst du auch noch danach Sex. Was willst du denn noch? Aber man muss dazu sagen, dass wir hier eine Genossin haben, die das Ganze etwas sarkastisch sieht. Sie meint das nicht vollends ernst, sondern sie sieht das natürlich auch mit einem kritischen Auge, würde ich mal jetzt behaupten. Ja. Ich hoffe. Ja. Also ich meine, Fußball ist doch nicht was Schlimmes. Okay, das an und für sich, der Fußball an sich. Genau, Fußball an sich. Und sollte auch nicht nur Männersache sein. Es ist ein Gruppenspiel und das macht Spaß. Bla bla. Aber nicht in diese Art. Das wird ganz groß organisiert. Und ich finde, die Welt hat noch mehrere größere Probleme als sich nur um jetzt WM zu beschäftigen. Mhm. Wenn wir davon, also wenn man auch davon spricht, so FIFA-Weltmeisterschaft, ja, dann ist die FIFA ja ein Verein, der doch meiner Meinung nach sehr negativ konnotiert ist oder behaftet ist. Oder, ja. Wenn ich persönlich das Wort FIFA höre, dann fällt mir ein Lobbyismus, Korruption, reiche, dicke Männer, sehr dominante Männer, ja. Auch Doping, ja? Also sowas, ein Skandal, ja. Ja, das fällt mir alles ein. Oder, das ist so wie so eine Kampfarena in griechischen Antike, wo die Sklaven einfach gekämpft haben und die anderen ihr Spaß hatten. Mhm. Also die Mannschaften spielen und dadurch verdienen die ihr Geld und was das Welt ist, feiern das mit, ohne zu wissen, was da alles abgeht. Ich muss jetzt zu meinem Zug. Sana, was wolltest du noch sagen? Also ich wollte noch sagen, vergessen. Also Fußball ist jetzt, was heißt, zum Beispiel, ich kenne keine Person, die noch nie gesagt hatte, zum Beispiel. Mach's gut. Ich kenne keine Person, die noch nie gesagt hatte, zum Beispiel, ich bin für Deutschland oder ich bin für Portugal oder ich bin für Spanien oder die zum Beispiel ein Deutschland-Trikot anhatte. Also so jemanden, der sich komplett rausgehalten hat oder hatte, kenne ich jetzt zum Beispiel persönlich nicht. Und ich finde, jeder hat Spaß daran. Na okay, außer die Babys, die können dazu nichts machen. Das war ein kurzer Eindruck von Menschen auf Marburgs Straßen heute am 18.06.2014. Die Sonne scheint, es ist abends und es ist Fußball-Weltmeisterschaft und jeder hat dazu eine Meinung. Vielen Dank, wir geben zurück an Reducation. Ja, das waren die gesammelten Eindrücke von gestern. Sehr unterschiedlich, wie ihr gemerkt habt. Und wir machen jetzt weiter mit einem Track. Und zwar hören wir die Goldenen Zitronen mit Für immer Punk.